Text 21. Im Kontext 21 Programmaustausch. Internet und Politik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer Stunde 17 Grad Internet und Politik. Heute, im ersten Teil einer Doppelfolge, geht es um einen Begriff, der durch das Internet eine völlig neue Bedeutung bekommen hat. Es geht um einen Begriff, der auch im Laufe der Jahrhunderte des Öfteren einen Bedeutungswandel erlebte. Und so verbinden wir ihn sowohl mit diversen historischen Epochen, mit alten und manchmal auch neuen Kinofilmen, Produktfälschungen, bewaffneten Überfällen und Kryptografie. In der heutigen Stunde und in der nächsten Sendung werden wir uns mit Piraterie auseinandersetzen. In den nächsten 60 Minuten wird es um die historische Grundlage des Piratenbegriffs gehen. In der nächsten Sendung gehen wir dann auf die aktuellen Bedeutungsumfelder Produkt- und Markenpiraterie und natürlich Softwarepiraterie ein. Die UN-Seerechtskonvention beschreibt 1958 den Begriff Piraterie als, Zitat, ein zum Zwecke der privaten Bereicherung durchgeführter Angriff auf ein Schiff auf See, bei dem Gewalt ausgeübt wird, Personen oder Eigentum illegal festgehalten wird oder Waren gestohlen bzw. zerstört werden. Zitat Ende. Die Geschichte der Piraterie reicht dabei bis ins 6. Jahrhundert vor Christus zurück, als die ersten Piraten griechischen Handelsschiffen nachstellten. Während bis zum 16. Jahrhundert die Piratenzunft recht brutal zu Werke ging, die Wikinger sind dabei nur ein Beispiel, trat mit Sir Francis Drake der erste prominente sogenannte Freibeuter auf den Plan. Es wurden Kaperbriefe ausgestellt, die die Besatzungen quasi regierungsamtlich bemächtigten, Schiffen fremder Mächte aufzulauern und sie auszurauben. Mit Mary Read, Annie Bonny, Captain Blackbeard, Klaus Störtebeker und Godeke Michels sind eine Reihe berühmter Kaperer, im Englischen übrigens Privateers genannt, auch heute noch bekannt. Wenngleich die heutige Piraterie, hauptsächlich vor Indonesien, Thailand und den Philippinen, alles andere als romantisch daherkommt. Beim nächsten Mal widmen wir uns dann dem Kopieren von Marken und Programmen. Peirates, Seeräuber von Peiraumai, versuchen, sich daran machen, sich bemühen, streben, unternehmen, wagen, etwas versuchen oder erproben, prüfen, untersuchen oder ausforschen, sich oder sein Glück in etwas versuchen, einen Angriff wagen, den Kampf mit jemandem aufnehmen, in Versuchung führen, sich um die Gunst von jemandem bemühen, um eine Geliebte werben, aus Erfahrung lernen. Also mein Sohn, nun erzähle ich dir mal, wer in Wirklichkeit vor dir steht. Und wenn du dann immer noch Schiss hast, bei uns mitzumachen, dann kann dir der alte Silver nicht mehr helfen. Also hör zu. Mein Captain war der Flint. Der berühmte, berüchtigte Glücksritter und Seeräuber Flint höchstpersönlich. Sein Steuermann war ich, verstanden? Auf der Walross bin ich gefahren und mit eigenen Augen habe ich gesehen, wie die Planken rot von Blut und die Kojen voll von Gold waren. Ach, er war doch der König aller Freibeuter, Captain Flint. Es ist merkwürdig, dass Bartholomew Roberts nie die Berühmtheit eines Blackbeard oder Captain Kidd erlangt hat. Schließlich war er viel erfolgreicher und obendrein ein schöner Mann. Groß und von dunkler Gesichtsfarbe besaß er angeblich gute natürliche Anlagen und persönlichen Mut. Er kleidete sich elegant und liebte offenbar Musik. Im Gegensatz zu den meisten anderen Piraten trank er nicht und verbot Glücksspiele auf seinen Schiffen. 1719 wurde das Handelsschiff Princess of London, auf dem Roberts als zweiter Mat diente, von Piraten gekapert. Roberts wurde zum Dienst gepresst und ein paar Wochen später, als der Kapitän im Gefecht fiel, zu dessen Nachfolger gewählt. Er nahm die Wahl an und begründete dies damit, dass es, seitdem er ein Seeräuber hätte werden müssen, besser sei, ein Befehlshaber denn ein gemeiner Matrose zu sein. Roberts war nicht nur eine Führernatur, sondern er war auch vollkommen skrupellos. Seine Überfälle waren brutal und erschreckte auch vor Folter und Mord nicht zurück. 1721, auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn, hatte er das Kommando über 4 Schiffe. Sein Flaggschiff, die Royal Fortune, war ein ehemaliges Kriegsschiff mit 42 Kanonen und er konnte 508 Piraten ins Gefecht führen. Vorher bin ich übrigens unter England gefahren, mein Sohn. Auch keiner von den kleinen Piraten, wie du weißt. Bei ihm habe ich das Bein verloren. Übrigens beim selben Unternehmen, über dem der alte Pew seine Buglichter eingebüßt hat. Gott hab ihn selig, den Pechvogel. Und nun wirst du fragen, wo sind denn eigentlich die anderen Leute von England und von Flint gelandet? Der alte Silver kann doch nicht der einzige Überlebende sein. Nun rate mal, mein Junge. Nun rate. Whereas breakbeats have been the missing link connecting the diaspora community to its drum-woven past. Whereas the quantized drum has allowed the whirling mathematicians to calculate the ever-changing distance between rock and stardom. Whereas the velocity of spinning vinyl cross-faded, spun backwards and re-released at the same given moment of recorded history, yet at a different moment in time's continuum, has allowed history to catch up with the present. We do hereby declare reality unkept by the changing standards of dialogue. Statements such as, keep it real, especially when punctuating or anticipating modes of ultra-violence inflicted psychologically or physically, or depicting an unchanging rule of events, will henceforth be seen as retroactive and not representative of the individually determined is. Furthermore, as determined by the collective consciousness of this state of being and the lessened distance between thought patterns and their secular manifestations, the role of men as listening receptacles is to be increased by a number no less than 70% of the current enlisted as vocal aggressors. Motherfuckers better realize, now is the time to self-actualize. We have found evidence that hip-hop standard 85 RPM by a number of at least half the rate of its standard, or decrease the 3/4 of its speed, may be a determining factor in heightening consciousness. Studies show that when a given norm is changed in the face of the unchanging... Die meisten, jedenfalls von Flints Besatzung, sind... Na, wo sind sie wohl? Richtig. Hier an Bord. Und irgendwie habe ich mir gedacht, du würdest gut zu uns passen. Es hat dich zwar dieser Schwachkopf von Trelawney angeheuert, aber Ich denke mir, bei uns bist du besser aufgehoben. Du bist nämlich ein verdammt aufmerksamer Junge. Das habe ich gleich auf den ersten Blick gesehen. Die Piraten gleichen dir an vielen ganz normalen Seeleuten. Sie sind meist junge Männer im blühenden Alter zwischen 20 und 30. Der Altersdurchschnitt Anfang 1700 war so um die 27 Jahre. Das entspricht in etwa dem der englischen Handels- und Kriegsmarine. Die harten Arbeitsbedingungen sind natürlich nur was für fitte Seeleute. Der Job erfordert Behendigkeit, Ausdauer, starke Körperkraft und eine robuste Gesundheit. Die Piraten vor Westindien und der amerikanischen Küste kamen aus aller Herren Länder. So waren die Bukaniere zum größten Teil Franzosen und Briten. Von den 500 Männern, mit denen Henry Morgan 1668 den spanischen Schatzhafen Portobello überfiel, waren 40 Holländer, mehrere Franzosen, Italiener, Portugiesen, Mulatten oder Schwarze. Der Rest waren Briten. Um 1700 gingen die meisten Überfälle in der Karibik auf das Konto französischer Freibeuter. Die Gouverneure der englischen Kolonien klagten auch über die zahlreichen Raubzüge der sogenannten spanischen Küstenwache. Die Piraten, die zwischen 1715 und 1725 die Karibik unsicher machten, waren zu rund 35% gebürtige Engländer. In den amerikanischen Kolonien geborene Männer stellten etwa 25%. 20% stammten aus den westindischen Kolonien, hauptsächlich von Jamaika, Barbados und von den Bahamas. 10% waren Schotten, 8% Waliser und der Rest Schweden, Holländer, Franzosen, Spanier und Portugiesen. Mitunter gingen Händler aus den nordamerikanischen Kolonien selbst auf Raubfahrt, wie zum Beispiel der in New York ansässige Kaufmann William Kidd. Dies wurde oft genug von den Gouverneuren gedeckt. Sie stellten den betreffenden Seeräubern in ihrer Kolonie eine Freistatt zur Verfügung. Einen solchen zweifelhaften Ruf erwarb sich in dieser Hinsicht North Carolina. Auf den Piratenschiffen dienten viele Schwarze. So hatte Bartholomew Roberts 1721 180 Weiße und 48 Schwarze an Bord. Sein Begleitschiff war mit 100 Weißen und 40 Schwarzen bemannt. Unklar ist, welchen Status die Schwarzen auf diesen Schiffen hatten. Angesichts der demokratischen Grundsätze der Piraten und ihrer Verachtung für die Sitten ihrer Zeit wurde die Vermutung geäußert, sie hätten Schwarze als gleichberechtigte Partner an Bord willkommen geheißen. Ferner wurde schon behauptet, entlaufene Sklaven aus Westindien hätten sich Piraten angeschlossen, weil sie an Bord eine Zuflucht gefunden und die Freiheit erlangt hätten. Das sind mit Sicherheit romantische Träumereien ohne historische Grundlage. Piraten hatten dieselben Vorurteile wie andere Weiße. Schwarze Sklaven waren für sie eine Ware und dienten auch an Bord der Piratenschiffe als Sklaven. Sie arbeiteten an den Pumpen, gingen an Land, um Holz und Wasser zu holen, schrubbten das Deck und bedienten den Kapitän. Robert Dangerfield fuhr 2 Jahre lang auf einem Piratenschiff. Bei einem Überfall auf ein französisches Schiff vor der Westküste Afrikas erbeuteten sie 50 Tonnen Eisen, 25 Fässer Brandy, mehrere Ballen Leinen und 16 Schwarze, die sie später dem englischen Gouverneur verkauften. Die Mannschaft, mit der William Dampier 1681 auf Kaperfahrt ging, bestand aus 44 Weißen, einem spanischen Indianer und 2 Indianern, die alle Waffen trugen, und 5 Sklaven aus der Südsee. Dass die Sklaven unbewaffnet waren, belegt ihren untergeordneten Status. Die Bukanierführer Lolonois und Henry Morgan plünderten spanische Städte in Mittelamerika und betrachteten Sklaven als Teil der Beute. Morgan wurde ein reicher Mann und als er auf Jamaika starb, gehörten zu seinem Besitz auch 109 Sklaven. Captain Kidd ließ schwere Arbeiten von Sklaven verrichten, auch wenn er im Indischen Ozean dafür keine Schwarzen einsetzte, sondern Laskaren, die in diesem Teil der Welt leichter zu beschaffen waren. Und Basil Ringrose beschreibt in seinem Tagebuch, wie seine Bukaniere 1679 einen spanischen Kauffahrer überfielen und unter anderem 12 Sklaven erbeuteten, von denen wir guten Gebrauch zu machen gedachten, indem wir ihnen die stumpfsinnige Schinderei an Bord übertrugen. Und du wirst sehen, diese Fahrt lohnt sich. Für mich, für dich, für alle. Ich meine, fast alle. Ich kann dir auch verraten, John Silver macht hier seine letzte Fahrt. Eine, wo noch einmal kräftig abgesahnt wird. Ich bin jetzt 50, musst du wissen. Und nach dieser Tour setze ich mich zur Ruhe. Als feiner Gentleman. Determined. Klar, die Hoffnung auf Gold, Silber und Juwelen verlockt zur Piraterie. Wer Reichtümer wie Henry Morgan, Henry Avery, Kit oder Sam Bellamy erwirbt, kann das harte Leben auf See hinter sich lassen. Er kann sein Geld bei Huren verprassen oder den Rest seiner Tage trinkend im Wirtshaus verbringen. So ein Glückspilz braucht den Tod durch Malaria oder Gelbfieber nicht mehr zu fürchten, während er an der afrikanischen Küste auf eine Ladung Sklaven wartet. Er kann sich an frischem Fleisch und gutem Wein gütlich tun, statt schimmelndem Schiffszwieback und Pögelfleisch mit stinkendem Bier hinunterzuspülen. Wer zur See fährt, hört verlockende Geschichten von Piratenkönigreichen in Madagaskar und auf den westindischen Inseln, wo jeder die gleichen Rechte und Mitspracherecht bei den Belangen der Piratengesellschaft hat und wo die Beute gerecht verteilt wird. Einen besonders dramatischen Anstieg hat die Piraterie bisher übrigens zweimal verzeichnet. Als die 50 Jahre anhaltenden Feindseligkeiten zwischen England und Spanien 1603 beendet wurden, standen Hunderte von Matrosen der Royal Navy und verschiedener Kaperschiffe auf der Straße. Und auch nach dem Frieden von Utrecht 1713 zwischen England, Frankreich und Spanien nahm die Piraterie drastisch zu. In der Royal Navy dienten 1703 immerhin 53.785 Seeleute, 1715 waren es nur noch 13.430, damit waren rund 40.000 Männer arbeitslos. Das Fernrohr habe ich schon verkauft, mit allem drum und dran, und meine Alte erwartet mich schon an einem geheimen Plätzchen. Da beginnt dann unser feines Leben. Und auf eure Frau könnt ihr euch verlassen? Viele Piratenkapitäne bevorzugen Junggesellen. Wie viele Piraten verheiratet sind, ist schwer zu sagen. Doch nach einer Studie über angloamerikanische Seeräuber zwischen 1716 und 1726 sind nur 23 von 521 verheiratet. Laut Aussagen der 8 Überlebenden von Captain Bellamys Schiff waren dort Ehemänner unerwünscht. Thomas Baker berichtet, dass er und 9 Matrosen zur Piraterie gezwungen worden sind. Die anderen wären fortgeschickt worden, weil sie verheiratet waren. Und Thomas South hat versichert, dass die Piraten bei der Kaperung seines Schiffes nur die Junggesellen gepresst haben. Als Philip Ashton im Juni 1722 Piraten in die Hände fiel, wurde er von Captain Edward Lowe verhört. Dieser drohte ihm, eine Kugel in den Kopf zu jagen, wenn er ihm nicht sofort sage, ob er verheiratet sei. Er beruhigte sich erst, als er hörte, dass alle Gefangenen ledig waren. Später erfuhr Ashton, dass Lowe kurz nach dem Tod seiner Frau die Piratenlaufbahn eingeschlagen hatte. Er hatte ein Kind von ihr, das in Boston lebte, und das er so liebte, dass er vor Sehnsucht nach ihm manchmal weinte. Ashton vermutete, dass er deshalb nur Junggesellen nahm. Er wollte keine Leute bei sich haben, die sich nach Frau und Kindern sehnten, weil er fürchtete, sie könnten dann mit dem Dienst hadern, zum Desertieren neigen und um ihrer Familie willen nach Hause zurückkehren. Run, flee, reject reality. Try and outrace every eventuality to emerge and purge any alternative urgence that come. Do you know where you're drumming from? Flee the form of the seething swarm. Flee the form of the seething swarm. Flee the form of the seething swarm. So why fly blind and be left behind? Then ride the wave of your own design. Use your mind to escape and overcome. So you know where you're drumming from. Naja, aber das übrige Geld ist jetzt beim Teufel, nicht? In Bristol könnt ihr euch doch nachher nicht mehr sehen lassen. Mein Sohn, das legt man natürlich geschickt an. In Bristol wahrscheinlich, in Banken oder so. Hier ein bisschen, dort ein bisschen. Und nicht gleich alles verprassen, wie es die meisten machen. Der alte blinde Pew zum Beispiel. Der hat er auch ganz schön abkassiert. Aber was hat er anschließend getan? Wie die anderen hat er es für Rum und Fressen und andere Lustbarkeiten rausgeschmissen. Dann der nächste Turn und danach wieder raus mit der Kohle. Das ist zu kurz gedacht, mein Sohn. So bringt man es nie zu was. Ich habe auch vor dem Mast angefangen und mich langsam hochgedient. Immer was zur Seite gelegt und trotzdem gut gelebt. Heute bin ich der, den du vor dir hast. Einbeinig zwar, doch im vollen Saft. Na, das muss ich euch doch sagen. Bisher hat die ganze Geschichte mir nicht gar so gut gefallen. Aber jetzt, nach diesem Schwatz mit euch, bin ich dabei. Hier, meine Hand. Jo, das habe ich gleich gewusst, dass mit Dick stimmen wird. Ist ja kein Dummkopf, unser Dick. Aber hör mal, eins möchte ich doch wissen, Bratspieß. Wie lange sollen wir noch trödeln, wenn verdammtes Marketenderboot? Dieser Captain Smollett wächst mir schon zum Halse raus. Er hat mich lang genug geschuhriegelt. Der Kapitän eines Handelsschiffs kann einem gemeinen Matrosen das Leben zur Hölle machen, wenn er Vergnügen daran findet, Untergebene zu schikanieren. So etwa Kapitän Haskins, Kommandant der Leventon Galley. Eines Tages fällt er über den schlafenden John Phillips her, schlägt auf ihn ein und versetzt ihm mehrere Stiche mit einem Malspeaker. Phillips bekommt Krämpfe, doch Haskins befiehlt ihm, sich an Deck zu begeben und in die Takelage aufzuentern. Nur mit Hemd und Hose bekleidet soll er bei Kälte und strömendem Regen das Vormaßsegel losmachen. Das oberste der drei Segel am Vormast. Gut 35 Meter über dem schwankenden Deck. Dies ist schon für einen Mann in bester Verfassung ein gefährliches Unterfangen, doch Phillips ist benommen und blutet heftig. Er bekommt einen Schwächeanfall und hält sich am Segel fest. Mehrere Kameraden wollen ihm zur Hilfe eilen, doch der Kapitän droht, jeden über den Haufen zu schießen, der ihm helfen sollte. Phillips macht das Vormaßsegel los und überlebt. Weniger Glück hat Richard Baker von der Europe. Im Jahr 1734 erkrankt er auf der Fahrt von St. Kitts nach London und ist zu schwach, um an Deck anzutreten. Daraufhin brummt ihm der Kapitän zwei Ruderwachen hintereinander auf. Nach 4 Stunden lässt er ihn auspeitschen, an den Besanmast binden und 1,5 Stunden dort hängen. 4 Tage später stirbt Baker. Manche Strafen sind unvorstellbar grausam. Kapitän Thomas Brown befiehlt dem Matrosen John Cressy, seinen Mittelfinger in das Loch eines Holzblocks zu stecken. Dann treibt er mit solcher Wucht Keile in das Loch, dass der Finger zerquetscht wird und der Arm anschwillt. Der Block wiegt einen halben Zentner und Cressy muss ihn 1/2 Stunde lang mit sich herumschleppen. Jetzt will ich mal in der Kajüte sitzen zum Donner. Jetzt will ich ihre Leckerbissen fressen und ihren Wein saufen und sonst noch was. Ismael, mit deinem Kopf ist nicht viel los. Das war ja schon immer so. Aber deine Ohren sollten wenigstens funktionieren. Deshalb lausche meinen Worten. Du wirst weiter zupacken. Du wirst deine Klappe im Zaum halten. Und du wirst nüchtern bleiben, bis ich einen anderen Befehl gebe. Haben wir uns verstanden, mein Freund? Na ja, ich sag doch nicht nein, was? Ich frage nur, wann? Und sonst will ich gar nichts wissen. Im Gegensatz zur Kriegs- und Handelsmarine haben Piratengruppen eine demokratische Struktur. Der Kapitän eines Piratenschiffes wird von der Mehrheit der Besatzung gewählt und kann abgesetzt werden, wenn die Mannschaft mit ihm unzufrieden ist. Im Gefecht oder bei einer Verfolgung hat er unumschränkte Macht, doch in allen anderen Belangen muss er sich dem Wunsch der Mehrheit beugen. Er bekommt zwar die große Kajüte, muss aber damit rechnen, dass andere Besatzungsmitglieder dort ein- und ausgehen, sein Geschirr benutzen und sich an seinen Speisen und Getränken bedienen. Die Macht des Kapitäns wird weiter durch die Befugnisse des Quartiermeisters eingeschränkt. Auch er wird von der Mannschaft gewählt und fungiert an Bord eines Piratenschiffs als eine Art Zivilrichter. Er ist das Sprachrohr der Mannschaft und Verwalter des Ganzen. Er schlichtet kleinere Streitigkeiten und kann Strafen wie Auspeitschen verhängen. Er führt die Männer an, wenn sie ein Schiff entern, und übernimmt normalerweise das Kommando auf gekaperten Prisen. Vor Reisebeginn oder bei der Wahl des Kapitäns werden Artikel aufgesetzt, die jedes Besatzungsmitglied unterzeichnen muss. Der Vertrag von Bartholomew Roberts Männern ist besonders umfassend und erlaubt tiefe Einblicke in das Piratenleben. Erstens. Jeder hat bei anstehenden Entscheidungen Stimmrecht. Jeder hat das gleiche Recht auf frischen Proviant und Schnaps, die zu irgendeiner Zeit erbeutet werden, und darf sich nach Belieben bedienen, außer wenn eine Verknappung es erforderlich macht, eine Kürzung zu beschließen. Zweitens. Jeder soll abwechselnd und der Reihe nach an Bord von Prisen gerufen werden, denn bei solchen Gelegenheiten darf er sich über seinen rechtmäßigen Anteil hinaus mit neuer Kleidung versehen. Betrügt er jedoch die Gemeinschaft um den Wert eines Dollars, so wird er zur Strafe ausgesetzt. Wird nur ein Kamerad bestohlen, so begnügt man sich damit, dem Schuldigen Ohren und Nase aufzuschlitzen und ihn an Land zu setzen, nicht an einem unbewohnten Ort, aber irgendwo, wo er gewiss Not leiden muss. Drittens, niemand darf um Geld spielen. Viertens, Lichter und Kerzen sind um 8 Uhr abends zu löschen. Wenn Mitglieder der Besatzung nach dieser Zeit noch trinken wollen, sollen sie dies an Deck tun. Fünftens, Gewehre, Pistolen und Entermesser sind jederzeit sauber und gefechtsbereit zu halten. Sechstens, weder Knabe noch Frau ist bei der Mannschaft erlaubt. Wer dabei ertappt wird, wie er eine Frau an Bord lockt und verkleidet mit auf See nimmt, hat sein Leben verwirkt. Siebtens, wer im Gefecht das Schiff oder seinen Posten verlässt, wird mit Tod oder Auspeitschen bestraft. Achtens, Handgreiflichkeiten werden an Bord nicht geduldet. Jeder Streit wird mit Säbel und Pistole an Land ausgetragen. Neuntens, niemand darf davon sprechen, seine Lebensweise aufzugeben, ehe nicht jeder 1000 Pfund verdient hat. Wenn ein Mann im Dienst ein Glied verliert oder zum Krüppel wird, soll er 800 Dollar aus der Gemeinschaftskasse erhalten, bei leichteren Verwundungen entsprechend weniger. Zehntens, der Kapitän und der Quartiermeister erhalten 2 Prisenanteile, Maat, Bootsmann und Geschützmeister 1,5 Anteile, andere Offiziere 1¼ Anteil. Elftens, die Musiker sollen am Sonntag ruhen, aber die anderen 6 Tage und Nächte erhält keiner eine Vergünstigung. Du hast von mir wissen wollen, wie lange das hier noch so weitergeht. Ich werde dir die Antwort geben, solange es eben geht. Dieser Smollett ist ein erstklassiger Kapitän, der macht die Sache bestens für uns. Dann ist da noch dieser Friedensrichter und der Doktor, die haben die Karte. Weißt du wo? Ich nicht. Brauch ich auch nicht. Die führen uns nämlich zu dem Schatz und helfen uns, das Zeug an Bord zu bringen. Und dann werden wir weitersehen. Wenn ich mich auf euch verlassen könnte, ihr Käseköppe, dann sollte der Smollett den Kahn auch noch die halbe Strecke zurückbringen, bevor ich zuschlage. Ach was, wir sind doch hier an Bord lauter Seeleute, sollte ich meinen. Und wer soll den Kurs bestimmen, wenn ich mal fragen darf? Tatsächlich war die Navigation ein Problem. Als einige Piraten sich von Bartholomew Roberts Geschwader trennten und auf eigene Faust weitersegeln wollten, stellten sie fest, dass sie bloß einen einzigen Mann an Bord hatten, der etwas von Navigation verstand. Und selbst dieser war noch ein Neuling darin. Aber auch die Möglichkeiten besser ausgebildeter Seemänner waren begrenzt. Sie konnten den Breitengrad durch Messung der Durchgangshöhe der Sonne am Mittag mittels des Quadranten und einiger einfacher Berechnungen ermitteln. Es gab aber bis ins 18. Jahrhundert hinein keine zuverlässige Methode, den Längengrad festzustellen. Dies gelang erst mit der Entwicklung von Uhren, die auch unter den Bedingungen auf See zuverlässig die Zeit anzeigten. So wussten die Schiffsführer, wo sie sich in Nord-Süd-Richtung befanden, aber die Position auf der West-Ost-Achse war nicht zu ermitteln. Die Piraten waren genauso wie alle anderen Seemänner darauf angewiesen, täglich die zurückgelegte Entfernung zu schätzen und anhand des Kompasskurses die angenommene Position zu notieren. Das ging natürlich häufig schief. Besonders, wenn eine Schätzung wegen eines Sturms noch schwieriger war. So ertranken 2000 englische Seeleute, als ein Flottengeschwader der Kriegsmarine im Sturm abgetrieben wurde, aufgrund falsch ermittelter Länge zu weit nach Osten geriet und vor den Scilly-Inseln auflief. Um das angesteuerte Ziel zu erreichen, war es daher üblich, den Breitengrad des Ziels anzusteuern und diesem einfach zu folgen. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass sie es feindlichen Schiffen und Piraten ermöglicht, sich mitten im Atlantischen Ozean auf die Lauer zu legen und auf Beute zu warten. Also, ich sag's nochmal. Am liebsten die halbe Reise zurück mit derselben Besatzung. Dann werden ein paar auf kleine Rationen gesetzt und wir hätten die Sache schon fast heimgeschaukelt. Aber der lange John kennt seine Bande. Die gibt ja keine Ruhe, bis sie sich volllaufen lassen kann. Also muss ich mit den anderen schon auf der Insel Schluss machen. So leid mir das tut. Aber eins kann ich euch versichern, mit euch sowas zu unternehmen, macht mich ganz schön krank. Na, nur gemütlich, langer John. Wer will dir denn was in den Weg legen? Ich weiß doch, wie es weitergeht. Hab's doch x-mal erlebt. Erst fix geentert und nicht abwarten können und dann am Galgen baumeln und in der Sonne verdorren. Und warum? Weil sie nicht abwarten können. Wenn ihr nur eine Sache mal bis zum guten Ende durchziehen würdet, dann könntet ihr an Land in Kutschen umsteigen. Aber das gelingt euch nicht. Ich weiß das. Ihr werdet euch volllaufen lassen, bis nichts mehr reingeht. Und ihr werdet hängen. Wetten? Die Karibik-Piraten bevorzugen starke alkoholische Getränke wie Bombo aus Rum, Wasser und Zucker mit Muskat gewürzt oder Rumfastien aus Sherry, Gin, Bier und Zucker, aber prinzipiell trinken Seeräuber alles, was sie erbeuten können. Über den Prozess gegen Roberts Mannschaft in Cape Coast Castle ans Licht kam, waren viele Männer fast den ganzen Tag so betrunken, dass sie nicht arbeiten konnten. Ein gewisser Robert Devins war nach Aussage eines Zeugen niemals nüchtern anzutreffen und sein Kamerad Robert Johnson war so hoffnungslos betrunken, dass er mit einem Flaschenzug von Bord gehievt werden musste. Vor Gericht stellten Piraten ihre Untaten gerne als Folgen ihrer Trunksucht dar. So gestand John Archer vor seiner Hinrichtung im Mai 1724, ein Laster, das mich mehr als jedes andere leitete, war meine zügellose Trunksucht. Das Problem beschränkt sich übrigens nicht auf Piratenschiffe. Alle Seeleute sind für ihre Trinkgewohnheiten berüchtigt. Ein guter Schluck ist auf einem Schiff leichter zu bekommen als ein schmackhaftes Essen. Es schützt den Seemann gegen Kälte und Nässe und lässt ihn für eine Weile das beschwerliche Bordleben vergessen. Überdies hat das Trinken eine wichtige soziale Funktion. Seeleute trinken zusammen, um sich zu entspannen, zu feiern, zu schwatzen und einander besser kennenzulernen. Jo, ja, John, jedermann weiß, dass du alle Zeit ein Pfaff gewesen bist. Aber es gibt noch andere und sie können ebenso gut segeln und steuern wie du. Und sie haben nichts gegen ein bisschen Spaß gehabt. Sie sind nicht so von oben herab gewesen und so ausgetrocknet, keine Spur. Sondern sie haben ein lustiges Leben geführt, wie es unter guten Kameraden sein soll. Und wo sind sie jetzt, die Spaßvögel? Pew war so einer und starb als blinder Bettler. Den Flint hat in Savannah auch der Rum umgelegt. War eine süße Crew damals. Und, wo sind sie jetzt? Aus jeder Seefahrergeneration wird ein Mädchen auserwählt. Eine Jägerin, die sich allein dem Kampf gegen spanische Kapitäne und die Royal Navy gegen die Mächte der Finsternis stellen muss. Starke Frauen. Zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir nicht wissen, wo wir sind. Ich werde nicht die Schuld dafür auf mich nehmen. Das behauptet doch auch keiner. Aber du hast schließlich gesagt, du kennst den Weg. Aber woher denn eigentlich? Aus Büchern und Aufzeichnungen. Waren das die, mit denen ich den Ofen angefeuert habe? Was hast du getan? Was hast du getan? Das war doch nur ein Scherz. Und was soll ich sagen? Was hast du dir gedacht? Nun sei doch nicht so humorlos. Wollen wir übrigens nicht endlich mal unter Deck gehen? Das ist so kalt und nass hier draußen. Und laut. Und wie geht's jetzt weiter? Das wäre die Preisfrage. Wir brauchen Antworten, Giles. Ja, Mr. Giles. Was sagen denn die Logbücher? Darüber steht hier leider nichts drin. Nur vage Hinweise. Da müssen wir eben richtig schweres Geschütz auffahren. Das Funkgerät. Es wird doch nicht explodieren, oder? Ach Unsinn, Funkgeräte explodieren nicht. Bitte schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Mr. Giles sagen hören. Chaos und Zerstörung. Da kannst du lange warten. Das Gespräch ist beendet, du Miststück. Ja, aber wenn wir sie bei der Gurgel nehmen, was fangen wir mit ihnen an? Das ist mein Mann. Der hat das Geschäft im Kopf und sonst nichts. Also, aussetzen wäre die eine Möglichkeit. Das war Englands Methode. Oder abschlachten wie die Schweine. So haben es Flint und Billy bei uns gemacht. Dafür war Billy der rechte Mann. Tote beißen nicht mehr, hat er gesagt. Ja, und nu, jetzt ist er selber tot. Jetzt weiß er ja, wie es drüben zugeht. Und wenn je ein harter Mann im letzten Hafen eingefroren ist, so wo ist Billy. Aber wenn ihr meine Meinung hören wollt in dieser Sache, also ich sag euch da klar und deutlich. Ich bin ein Gentleman, aber hier gibt's nur eine klare Entscheidung. Tod. Ich sag euch auch warum. Wenn ich demnächst im Parlament sitze und ein feines Leben führe, mit allem drum und dran, dann will ich nicht, dass mir einer von denen vielleicht in die Quere kommt. Das heißt, erstmal abwarten in aller Gelassenheit. Und dann für ein klares Ende sorgen.